Auch wenn Sie ihn nicht sehr mögen. Eines können Sie nicht bestreiten. Dumbledore hat echt Stil. Check meine Mütze, meine Brille, mein Look. Check mein lang Bart und mein Rhyme-Book. Du bist scheiße, ich bin geil, du bist hässlich, ich hab Style. Davon ganz viel, echt Stil. Ich hab grad deine Oma und dein Opa zusammengeknallt. Dabei bin ich 1000 Milliarden Millionen Jahre alt. Und jetzt guck mich mal an, ich bin for real. Denn ich hab echt Stil. Echt Stil. Echt Stil. Was hab ich? Dumbledore hat echt Stil. In meine Hose passt. Check mein Pimmel, der so dick ist wie ein Ast. Check den Nigger, der von Night erblasst. Mein Stammer hat den Flow vom Nil. Echt Stil. Furze, furze, furze, zieh dich, Mann. Ich will an deine Olle ran. Ich wasch für die ab, ich spül mit Peel. Denn die Weiber finden sowas hat. Echt Stil. Echt Stil. Echt Stil. Hey Kinder, Äpfel sind wirklich gesund. Und ich esse ihn mit Stil. Don't waste time with